Ethisch fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Ethisch fragwürdig. Ich bin das Zeilenende und dies ist die neue Folge meines feinen, aber kleinen philosophischen Plauderformats. Ich beschäftige mich in letzter Zeit verstärkt mit der Frage, wo ich meine politische Heimat habe und welche Dinge mich interessieren. Das hängt zum einen damit zusammen, dass in Baden-Württemberg am 14.03. Landtagswahl sein wird und sich mir natürlich die Frage stellt, welche Partei ich wählen möchte, welche politischen Inhalte ich mir in den nächsten 5 Jahren wünsche, in welche Richtung sich das Land in den nächsten 5 Jahren entwickeln wird. Es spielen auch taktische Überlegungen natürlich eine Rolle, wo meine Stimme am besten aufgehoben ist, weil das baden-württembergische Landtagswahlsystem zwar letzten Endes 2 Stimmen bietet, allerdings in einer Stimme gepaart. Das heißt, ich wähle einen Kandidaten oder eine Kandidatin direkt in meinem Wahlkreis und gleichzeitig werden alle Stimmen zusammengeschmissen und daraus ergibt sich dann diese übliche prozentuale Verteilung und dann kommt es zu Überhang und Ausgleich und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich beispielsweise wenn ich die FDP wählen möchte, als Beispiel, dann muss ich auch den FDP-Direktkandidaten wählen. In meinem Fall ist es ein Kandidat, um meine Stimme der Landes-FDP zu geben. Auch wenn unter Umständen dieser FDP-Kandidat keine realistischen Chancen hat, direkt in den Landtag gewählt zu werden. Und es könnte sogar zur Folge haben, dass, weil eventuell auch die CDU für mich interessant ist, ich meine Stimme aber nicht dem CDU-Kandidaten geben kann und dem am Ende 3 Stimmen fehlen, weil das linke Lager geschickt davor gegangen ist und die sich alle darauf geeinigt haben, dass wir die Grünen wählen und dann dementsprechend die grüne Kandidatin gewählt haben. Die dann am Ende mit 3 Stimmen Vorsprung vor dem CDU-Kandidaten direkt in den Landtag einzieht. Und unter Umständen könnte man sich vorstellen, weil da wird nach bestem Stimmenergebnis werden die Leute irgendwie zusammengemogelt. Es könnte aber rein theoretisch passieren, dass dann mein Wahlbezirk am Ende nur durch eine grüne Landtagsabgeordnete vertreten wird, weil ich so blöd war, FDP zu wählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man macht sich so seine Gedanken, weil man wählt. Dabei habe ich mir natürlich auch Hilfe vom Wahl-O-Maten geholt und war da so bei manchen Fragen tatsächlich überfordert. Das hat vor allen Dingen so Detailfragen in der Schulpolitik betroffen, aber auch so manche Umweltaspekte sind mir wuchs egal im wahrsten Sinne des Wortes. Beispielsweise gibt es in Baden-Württemberg offenbar die Diskussion, dass man Schlachthöfe dauerhaft mit Kameras überwachen soll, damit der Schlachtprozess würdig abläuft. Da habe ich mit den Schultern gezuckt und mich an das Diktum erinnert, dass, soweit ich weiß, Bismarck mal gesagt hat, dass es mit Gesetzen so ist wie mit Würsten und man nicht sehen möchte, wie sie gemacht werden. Nun kann man sich darüber streiten, ob man die unappetitlichen Seiten von Politik nicht sehen möchte. Man kann sich auch darüber streiten, ob man die unappetitlichen Dinge der Wurstherstellung nicht sehen möchte. Und als Landkind sehe ich das ein bisschen entspannter. Aber letzten Endes war es mir ziemlich egal, ob der Schlachtprozess mit Kameras überwacht wird oder nicht. Was mich an dem Punkt gestört hat, war dann die Tatsache, dass da nichts zu den Persönlichkeitsrechten der Schlachthof-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestanden hat. Und dann saß ich so da und dachte mir, aber müsste das dich nicht eigentlich interessieren, weil das scheint ja wichtig zu sein und warum hast du keine Ahnung davon und kannst du dich überhaupt entscheiden und musst du dich jetzt in diese Themen einlesen? Und dann habe ich gedacht, nein. Und das kann ich auch nur jedem raten. Ihr müsst nicht zu allem eine Meinung haben. Es ist wahrscheinlich sogar ganz gut, wenn man keine Meinung hat und man häufiger sagen würde, das interessiert mich jetzt einfach nicht. Kultuspolitik interessiert mich nicht. Solange es in der Schulpolitik darum geht, dass es mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusion, mehr gemeinsames Lernen gibt, auf der anderen Seite, was so die klassischen linken Forderungen sind, oder ob es mehr um Auswahl und Elitenförderung geht, dass die Besten auch wirklich zu Bestleistungen angetrieben werden, wie das man konservative Schulpolitik vielleicht ein bisschen überspitzt formulieren könnte, dann ist mir das letzten Endes egal, ob diese Ziele dadurch erreicht werden, dass es keinen Religionsunterricht mehr an Schulen gibt oder ob die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in einem Konglomeratfach zusammengeworfen werden oder ob wirklich jeder Schülerin, jeder Schüler eine Stunde in der Woche Geschichte, eine Stunde in der Woche Geografie, eine Stunde in der Woche Politik oder POVI hat, wie auch immer dieses Fach heißt. Das kann man schulterzuckend abtun. Und zwar, weil uns Dinge im Leben immer egal sind. Man politisch zwar eine Haltung haben kann, aber eine Haltung und konkrete Positionen zwei unterschiedliche Dinge sind. Idealerweise ergibt sich nämlich aus der Haltung, aus der politischen, eine Position. Beispielsweise, wenn ich ein gerechtes Schulsystem habe, das Schwächere fördert, das verstärkt auch erzieherische Aufgaben wahrnimmt, das ein Gemeinschaftsgefühl stiften sollte, dann setze ich mich in der Tendenz eher für solche Sachen wie Inklusion ein, wie Gemeinschaftsschulen. Wenn ich mehr auf Leistung gedrillt bin, dann ergibt sich unter Umständen, dass ich beispielsweise für ein Zentralabitur bin, weil dadurch Leistung vergleichbar ist und ich die Leistungen von Schülerinnen und Schülern bewerten kann nach einem einheitlichen Maßstab und eventuell auch etwas darüber ausgesagt bekomme, wie leistungsfähig meine Lehrerinnen und Lehrer jeweils sind. Aber dafür muss ich mich für das Thema Kultuspolitik, wie gesagt, nicht unbedingt interessieren. Soweit, so gut. Und es ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen, dass ich mich beispielsweise nicht dafür interessiere. So ist es nun mal. Ich bin seit mehreren Jahren 29, bin kein Lehrer, habe keine Kinder, die auf die Schule gehen. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis noch nicht einmal irgendwelche Kinder, die durch Schulpflicht betroffen sind. Ich habe mit Azubis schon mal zu tun, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich habe natürlich dieses grundsätzliche Ding, dass Schule irgendwie wichtig ist, um aus kleinen Menschen irgendwann mal große Staatsbürger zu machen. Aber das ist so eine abstrakte Forderung. Zum einen, dass sie mein Leben nicht betrifft und zum anderen hat das so mehr oder weniger gut bei mir ja auch funktioniert, dass ich irgendwie dann doch mal ein mündiger Staatsbürger geworden bin. Und so ist es wie immer und überall im Leben. Wenn ich mich nicht für Aktienkurse interessiere, muss ich mich nicht mit Aktienkursen beschäftigen. Auch wenn die Wirtschaft irgendwas mit meinem Leben zu tun hat. Wenn ich mich nicht für die Haltungs- und Schlachtbedingungen von Tieren interessiere, dann ist das vollkommen okay. Also ein gerüttelt Maß an Ignoranz hat noch niemandem geschadet. Dann muss ich zwar damit leben, dass manche Menschen das blöd finden, dass ich mich nicht dafür interessiere, aber meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich habe so etwa 24 Stunden am Tag. Davon muss man 8 Stunden abziehen, an denen ich schlafe. Und dann muss man noch irgendwie 4 Stunden abziehen, weil ich morgens irgendwie aus dem Bett kommen muss und mittlerweile in einem Alter bin, wo das nicht mehr so schnell geht. Das heißt, ich habe nur noch 12 Stunden am Tag. Von denen arbeite ich 8 Stunden. Und 5 Stunden von den übrig gebliebenen 4 Stunden sitze ich in der zu spät kommenden Bahn. Das heißt, du kannst dich nicht für alles interessieren. Und wenn du dich für Dinge interessierst, dann solltest du wissen, warum dich die Dinge interessieren. Und dann ist das ein total valides Argument zu sagen, mich interessiert dies und das. Und da bleibt für dieses Thema keine Zeit. Und es ist schön, dass du dich dafür interessierst, liebes Gegenüber. Oder auch liebe innere Stimme, die meint, man müsste sich ja auch mit solchen Themen beschäftigen. Aber mir fehlt dafür die Zeit und ein gutes und gelingendes Leben kann auch manchmal darin bestehen, Prioritäten zu setzen, alles andere in kompetente Hände zu legen. Es wird da draußen sicherlich Menschen geben, die sich für Schulen interessieren, die sich für Schlachthöfe interessieren. Und solange ich einen kritischen Blick darauf habe, gerade im Politischen, welche Grundüberzeugungen meine EntscheiderInnen haben, dann reicht das völlig aus. Und würde sogar dafür sorgen, dass sich wesentlich mehr Menschen für Politik interessieren, weil jedem von uns im Leben irgendwelche Themen begegnen, die ihm oder ihr wichtig sind. Aktuell ist das Thema Gesundheitspolitik unterwegs. Vielleicht betrifft irgendwelche Menschen das Thema gute Arbeit, weil sie in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Vielleicht betrifft Menschen das Thema Reichensteuer, weil sie reich sind und Angst vor Steuern haben. Und genau, einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin dafür beschäftigen müssen, quasi eine Steuergewöhnungstherapie zu machen. Und deshalb möchte man keine Steuern mehr zahlen, weil das belastet einen ja, diese Kosten, die man da für diesen Therapeuten hat. Ich möchte mich da gar nicht drüber lustig machen. Doch, eigentlich schon. Aber am wichtigsten ist es doch, sich tatsächlich für etwas zu interessieren, sich damit auseinanderzusetzen und sich im schlimmsten Fall sogar dafür zu engagieren. Und wenn man immer zurückzuckt mit, da habe ich keine Ahnung von, dann fängt man nie an, sondern sagt euch, ja, dann habe ich keine Ahnung davon. Aber ist jetzt auch erstmal nicht wichtig. Das interessiert mich, darüber denke ich nach. Und wenn wir alle häufiger so eine Haltung hätten, hätten wir wahrscheinlich auch eine viel politischere Gesellschaft und wären sehr viel mündigere Bürgerinnen und Bürger. Viele Grüße vom Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende@ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch fragwürdig, über Twitter unter dem Handle @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu hören und sag bis bald. Dein Zeilenende.